Die ungeheure Wichtigkeit des freien, unverschulten Blickes wurde mir offenbar, als ich meine Arbeit seinerzeit an zwei hochgebildete Männer sandte, die keine geschulten Fachhistoriker waren, an sogenannte Laien also. Dies waren Professor Wilhelm Ostwald, der geniale Naturwissenschaftler, und Professor Arthur Drews, der tapfere Karlsruher Philosoph. Beide Männer haben sich, auch sie leider vergebens, bemüht, meine Arbeit bei einem Verlage unterzubringen. Das Empfehlungsschreiben von A. Drews, datiert vom 4.9.1926, möchte ich hier anführen. Die Schrift des Herrn Wilhelm Kammmeier über die universale Geschichtsfälschung habe ich mit Interesse gelesen und bin der Ansicht, dass es sich hier um eine streng wissenschaftliche, auf methodischer Unterlage ruhende Leistung handelt, die durchaus verdient, den weitesten Kreisen zugänglich gemacht zu werden. Ohne auf Einzelnes näher eingehen zu wollen, glaube ich, dass der Verfasser grundsätzlich im Recht ist und würde mich freuen, wenn es ihm gelänge, einen geeigneten Verleger für die in ihren Ergebnissen ebenso verblüffende wie bedeutungsvolle Arbeit zu finden. Gebildete Laien also erkannten die Wichtigkeit und grundsätzliche Richtigkeit meiner Forschungsergebnisse. Fachwissenschaftler dagegen hielten es nicht der Mühe wert, an meine Arbeit einen Blick zu verschwenden. So erklärt sich, wie meine Darstellung, die Fälschung der deutschen Geschichte, die ausgesprochene Eigenart an sich trägt, sich ebenso gut an den gebildeten Laien wie an den Fachwissenschaftler zu wenden. Denn vernünftigerweise spricht man nur mit Leuten, die einem zuhören wollen. Etliche junge Historiker beschäftigen sich heute gründlich mit meinen Arbeiten. Allerdings kommt es in der Regel noch vor, dass die Studenten ihre Geschichtsprofessoren vergeblich darum angehen, die Fälschung der deutschen Geschichte zur Sprache zu bringen und zur kritischen Behandlung zu stellen. Bei dieser Behandlung ist vor allem notwendig, man muss die bisher üblichen kleinen Forschungslämpchen, mit denen man hier und da in die dunkle Überlieferung des Mittelalters hineinleuchtete, beiseite legen und stattdessen das hell leuchtende Deckenlicht einschalten, um endlich einmal einen Überblick über die Gesamtmasse zu bekommen. Das heißt, nicht diese oder jene historische Winzigkeit darf mehr isoliert betrachtet werden, sondern die großen historischen Quellenrätsel müssen gesehen und ihre Lösung als Universalproblem alles künftigen historischen Forschens hinsichtlich des Mittelalters in Angriff genommen werden. Das wird für manchen Historiker eine sehr ungewohnte Arbeit bedeuten, denn zum ersten Mal gilt es nicht, irgendein historisches Faktum mit Hilfe der Geschichte, mit Hilfe anderer historischer Fakten zu beweisen, sondern die neue Aufgabe lautet, die Geschichte selbst eben als Geschichte oder als Dichtung zu beweisen. Zum ersten Mal gilt es, nicht wie bisher Überlieferungsfakten miteinander zu vergleichen, sondern die papierne mittelalterliche Überlieferung, letzten Endes die hinter ihr stehenden angeblichen Verfasser, der lebendigen Gegenwartserfahrung gegenüberzustellen und so durch die gegenwärtige Wirklichkeit eine angeblich frühere geschichtliche Wirklichkeit auf ihren realen Kern hin zu untersuchen. Ich komme nunmehr in aller Kürze auf einen Vorwurf, den man mir gemacht hat und den E. Krieg in Volk im Werden 1935, Heft 7, Seite 435, in folgende Worte gekleidet hat. Es fehlt Kammmeier nach seiner Kritik die Wendung zum positiven Geschichtsbild. Wenn man aber schließlich das gesamte mittelalterliche Geschichtsbild zusammenbrechen und an seiner Stelle nur einen dunklen Fleck, ein großes Fragezeichen erscheinen sieht, so setzt man sich innerlich auch gegen das zur Wehr, wo Kammmeyers Kritik ohne Zweifel mit gutem Grund eingesetzt hat. Ich kann hierauf nur erwidern, es ist nicht meine Schuld, dass die mittelalterliche Geschichte nicht nur Deutschlands, sondern des gesamten Abendlandes, so wie sie heute in der literarischen und urkundlichen Überlieferung in den Archiven und Bibliotheken ruht, von Grund auf verfälscht ist. Will man mir aber als Schuld zurechnen, wenn ich das schändliche literarische Verbrechen der systematischen Geschichtsfälschung aufgedeckt habe? Die Frage, was denn nun echt und wahr sei, kann erst später von mir beantwortet werden. Mit der Tatsache, dass die Geschichte des Mittelalters ganz planmäßig gefälscht wurde. Ich kann versichern, dass noch kräftigere Beweismittel als bisher vorgelegt werden, wird man sich abfinden müssen. Denn nichts ist törichter, als vor der Wahrheit in kindlichem Bangen die Augen zu verschließen. Die Wahrheit hat niemanden um Erlaubnis zu bitten, Schopenhauer. Die einmal erkannte Wahrheit steht da wie eine elementare Naturgewalt. Man bekämpft sie klugerweise nicht, sondern bedient sich ihrer. Für Jünger des Pilatus sei erinnert, dass es sich hier nicht um die ominöse philosophische Wahrheit handelt. Gewiss birgt die harte Erkenntnis von der mittelalterlichen Geschichte als gewaltige Tendenzdichtung eine tiefe Tragik. Aber doch nur so lange, als man sich nicht des ungeheuren Vorteils dieser Erkenntnis in folgender Hinsicht bewusst geworden ist. Mit der zu Fall gebrachten mittelalterlichen Geschichte verschwindet das gefährlichste geistige Waffenarsenal aller Dunkelmänner von der Kulturbildfläche. Ich spreche jetzt von der Gefahr der gefälschten Geschichte. Das und warum die gefälschte Geschichte des Abendlandes eine Kulturgefahr bedeutet, ist bisher noch niemals erkannt worden. Wie ich im vorliegenden Hefte und auch später noch immer wieder zeigen und beweisen werde, geht durch die gesamte gefälschte Geschichte ein Schnitt wie mit einem scharfen Messer gezogen. Dieser Schnitt, dies Gespaltensein, bedeutet keine Zufallserscheinung, sondern ist von den Fälschern bewusst und zu ganz bestimmtem Zweck vollzogen worden. Der Schnitt offenbart sich in dem merkwürdigen Befund, dass alle gefälschten Überlieferungsfakten in zwei oder mehr sich widersprechende Teilstücke zerfallen, beziehungsweise aus diesen Teilstücken zusammengekittet ist. Mit anderen Worten, von den Fälschern wurde bei der planmäßigen Erdichtung und Umfälschung der Überlieferung zum beherrschenden Prinzip der absichtliche Widerspruch erhoben. Der absichtliche Widerspruch ist das hervorstechendste Charakteristikum der ganzen gefälschten mittelalterlichen Geschichte. Der absichtliche Widerspruch, der bewusst angelegte Gegensatz. Es gibt in der ganzen gefälschten Geschichte kaum ein eindeutiges Faktum. Jedes wichtige Faktum wenigstens wird uns in den verschiedenen Quellen zwei- und mehrdeutig dargeboten. Beweise für diese Taktik findet man bereits mehrfach in diesem Heft. Die im vorliegenden Buch veröffentlichten Texte erschienen ursprünglich in mehreren Heften.